Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Review-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, Chris und ich hatten es ja in der Preview schon ja angedeutet, wir waren uns nicht ganz sicher, aber die Zeit passte ja, wie gesagt, ziemlich gut, sodass wir ja die Drohung wahrgemacht haben und jetzt dabei sind, die spezielle Review für ein, ja, vielleicht gar nicht so speziellen Pay-Per-View, darüber wollen wir sprechen, aufzunehmen. Und deswegen treffen wir uns jetzt am Samstag um, ja, kurz nach 17:30 Uhr, später Nachmittag, früher Abend, je nachdem, wie ihr das Ganze interpretieren wollt. Sheldon Cooper würde, glaube ich, Präabend sagen. Und wollen ein bisschen über diese Show sprechen, die gerade über die Bühne gegangen ist. Wir sind tatsächlich, ja, Sekunden, nachdem die Show auf Air gegangen ist, hier vor Ort und wollen ein bisschen philosophieren. Und deswegen will ich gar nicht hier groß Vorrede machen und heiße dazu herzlich willkommen aus München den Christian, unseren Chris. Wunderschönen Tag. Ja, es ist eine total skurrile Zeit irgendwie und ich glaube, es ist die schnellste Review eines PLEs Podcast, sage ich, Special Events, seitdem wir beide das Ding machen, glaube ich. Also haben wir einen neuen Rekord, glaube ich, aufgestellt. Und ich erinnere mich nicht, wenn ich das letzte Mal noch so ein gute Erinnerung hatte an ein Event und vor allem an ein Main Event. Und ich freue mich da, mit dir darüber zu sprechen. Ist ja einiges passiert und wir haben 0, nix vorher abgesprochen. Deswegen alles, was ihr hier jetzt hört von uns, ist live und ohne Zensur quasi. Ja, also du hast recht, das ist das wohl die kürzeste Zeit, die zwischen dem Ende eines Pay-Per-Views und dem Beginn der Review liegt. Wann er erscheint, müssen wir natürlich mal gucken. Ne? Hängt ja auch davon ab, wann, wie Thorsten Zeit hat, unser Technikexperte, hängt auch davon ab, wie die Newsfrequenz für den Samstag und Sonntag getaktet sind. Aber wir nehmen einfach mal ja aufs Geratewohl auf und gucken, wann ihr es hört. Aber wir waren, wie gesagt, noch nie so schnell zu Potte mit einer Review wie dieses Mal. Ja, gehen wir gleich mal rein. Ist ja genug im Vorfeld schon gesprochen worden. Und ich glaube, Chris, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ich so jetzt tippen würde, ich glaube, die Matchcard war 1-1, wie wir sie auch gesetzt hätten, meine ich doch, oder? Ich überleg mal, Roman, Stephanie Vaquer und in der Tat, da meinten wir, das müsste echt schnell kommen, wenn es nicht selbst der Opener ist. Cena, weiß ich, es hat nur, glaube ich, auch auf 3 und dann das Tag-Team-Match der Mädels auf 4. Main Event, klar, Main Event auf 5. Und ich denke, da waren wir korrekt diesmal, ja. Ich glaube auch, wir haben also getippt oder was heißt, wir haben ja nicht gesagt, dass es so kommt. Wir haben gesagt, so würden wir es booken, wenn man uns fragen würde. Und rückblickend muss ich mich selbst korrigieren. Eigentlich hätte man das Cena-Match und den Main Event tauschen müssen, finde ich. Aber hinterher ist man immer schlauer und deswegen Asche auf mein Haupt. Hätte ich gewusst, wie das Cena-Match wird, hätte ich safe als Main-Event tatsächlich gepackt. Aber ich glaube, da sind Chris und ich uns vielleicht diesmal gar nicht so einig. Er hat ja gesagt, es ist viel passiert, insbesondere was den Main-Event angeht. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich habe da irgendwie so gar nicht so gutes Gefühl. Aber umso neugieriger bin ich, wie Chris es interpretieren will. Ja, gehen wir rein. Erstes Match, wir haben es ja gesagt, da würden wir oder hätten wir Bronson Reed gegen Roman Reigns auch tatsächlich gesetzt. Und es war auch der Opener. Interessant, das hatte ich Chris im Vorfeld schon geschickt. Ich weiß nicht, hast du es mittlerweile schon sehen können? Es gab, ich habe die Pre-Show überhaupt nicht geguckt, aber ich habe in den letzten 10, 15 Minuten habe ich schon mal die Verbindung gecheckt und da bin ich zufällig in ein Backstage-Interview mit Bronson Reed und Paul Heyman geraten, die, ich weiß gar nicht, mit wem sie da geschnackt haben. Was, Kathy Kelly oder wer war's? Ich glaube, Jackie Redmond. Jackie Redmond. Und hast du es gesehen mittlerweile oder hast du noch nicht gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe das Thumbnail gefunden auf YouTube. Das wollte ich mir noch anschauen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Okay, dann können wir da ja noch nicht richtig drüber sprechen. Ich kann dir nur meine Meinung dazu sagen. Das ist ja auch nicht schlimm, weil ich habe es dir ja eh schon geschrieben da über unseren Messenger-Dienst. Also das, ich fand es richtig gut. Ich fand es richtig gut, wie sich's angefühlt hat, wie Heyman und Reed interagiert haben, wie Reed auch generell darüber kam, relativ groß. Und auch wie die drei generell dieses Segment gemacht haben. Also das mit Bronson Reed und Paul Heyman funktioniert, finde ich großartig. Da sage ich jetzt ja auch nichts Neues. Das sagen Chris und ich ja auch schon ein bisschen länger, dass Bronson Reed, Paul Heyman und hier unser New Dog, hätte ich beinahe gesagt, Bron Breakker, sehr gut zu dritt harmonieren. Und es gab ja auch nach dem Match von Reed so ein schönes Dreier-Segment, wo Heyman sagte, ja, und wenn dann da Rawlins mit den Armen flattert im Main Event und sagt, dass wir kommen sollen oder so ähnlich, dann gehen wir nicht hin. Und ich glaube, dann sagte Breakker sowas wie, ja, was passiert denn, wenn Rawlins verlieren sollte? Und dann kam Heyman zurück und sagte, ich glaube, die Antwort darauf kennen wir alle. Ich greife jetzt vor, ich weiß, aber weil ich einfach so von dieser Reed, Heyman und Breakker-Sache begeistert bin. Wir haben es ja auch schon vor anderthalb Wochen ja zum Thema unseres Podcasts auch gemacht. Ich will es nur kurz wieder aufgreifen. Ist das schon Richtung Split? Ist das jetzt Richtung Face? Also Rawlins hat ja nur, so weit kann man ja schon mal vorgreifen, im Main Event nur nicht die größten Face-Tendenzen erkennen lassen. Er hat einmal gezögert, okay, als er da einen bösen Move vereitelt hat. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Aber wird da schon so ein bisschen auf Split gebuckt, Chris, bei der Vision? Oder täusche ich mich da? Ich persönlich würde nicht sagen, dass man auf einen Split demnächst geht, aber ich finde grundsätzlich diese ganze Story nicht so schlecht tatsächlich, dass man so ein paar Problematiken andeutet. Also nach dem Sieg von Bronson gab es ja dieses Segment, von dem du eben, glaube ich, jetzt auch gesprochen hast, wo Breakout auch verdutzt so gesagt hat, ja, aber was passiert, wenn Seth verliert? Er möchte eine Party haben. Und davor gab es ja auch ein ziemlich cooles Segment zwischen Heyman und Rollins bei einer Weekly, wo auch Heyman gesagt hat, naja, also eine Niederlage heißt, du verlierst grundsätzlich mal alles. Und für mich ist es dann eindeutig, dass ich damals bei WrestleMania die falsche Entscheidung getroffen habe. Ich denke, das alles hat eine sehr gute Rolle gespielt, um die Match-Story im Main-Event entsprechend erzählen zu können. Und ich glaube, sie wurde dafür auch nur gemacht, damit man das auch mit dieser Uhr verbinden kann, damit man dann auch Cody entsprechend schützen kann. Also finde ich gar nicht so schlecht, da hat man so eine Match-Geschichte erzählen können und die hat man dann da durch dieses Match gezogen. Wenn wir eh dann drüber reden, aber dass man das schön auch vorher aufgebaut hat, finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich denke, von einem Split, sehe ich so schnell noch nicht tatsächlich. Faszinierend. Ja. Ich bin mir sicher, weil also das Heyman sagt, also du solltest schon gewinnen, Rollins, sonst verlierst du alles. Also das hat jetzt ja nun auch nicht mit einem großen Vertrauensbeweis zu tun. Also eigentlich hat er ihn ja mehr oder weniger fallen lassen oder abhängig gemacht, wie er mit ihm weiter umgeht vom Ausgang des Matches gegen Cody. Und da erwarte ich von Leuten aus meinem Lager eigentlich ein bisschen mehr Vertrauensbeweis. Also kann sein, dass da die, also ich glaube sogar, dass da die Wurzel des Splits vielleicht schon gebuckt ist. Aber ist doch auch mal cool. Chris und ich sind uns hier nicht so richtig einig. Aber doch in einem Punkt sind wir uns einig, dass Vision ohne Rawlins irgendwie sehr, sehr gut funktionieren. Also die waren ja auch diesmal wieder komplett getrennt, was die Booking-Welten angeht. Und ich finde, diese drei, Heyman, Breakker und Reed, funktionieren richtig gut. Also haben wir auch schon gesagt, ich will nicht sagen, wie befreit oder sowas, aber Rawlins ist in einer eigenen Sphäre im Moment wieder, habe ich das Gefühl. Der wird ja auch mittlerweile auf einem Level wie Cody gebuckt, so sieht das ja fast schon aus. Und da braucht er Vision vielleicht gar nicht, nicht mal als Handlanger. Und ich finde, Vision schwimmen sich da gerade jetzt frei ohne Rawlins. Aber schauen wir mal. Bleiben wir bei den harten Fakten. Und harte Fakten bestehen im Ausgang des Matches. Und das erste Match, der Australian Street Fight, war ja eben Bronson gegen Roman. Und sie haben wieder gute 20 Minuten bekommen. Der Pop für Reed war doch deutlich hinter dem, was ich gedacht hätte. Ich dachte, die Fans feiern ihren Hometown-Hero, egal ob er jetzt Heel ist oder nicht. Aber sie haben brav, sag ich mal, im Programm ihre Verankerung nach wie vor gefunden. Das gab bestenfalls vereinzelte Beifallsbekundung für Bronson Reed. Und der Pop für Heyman war ja groundshaking. Ich glaube, größer war nur noch der von Cena. Was mir wieder aufgefallen ist, Chris, ich springe mal kurz vor. Generell waren die Pops wieder für unsere australischen Hometown-Heroes nicht overwhelming. Ne? Das ging nicht through the roof, hätte ich beinahe gesagt. Das war fast Höflichkeitsapplaus, auch für Rhea, fand ich. Also ich persönlich war enttäuscht bei Rhea und bei Bronson tatsächlich auch. Aber bei ihm wird das sehr selten auch thematisiert, vielleicht deswegen. Bei Rhea hat man sich da auch ordentlich, was ausgedacht mit dem Promo-Video ganz am Anfang. Und ich glaube, in den Weeklies macht man da auch kein Hehl draus, wo ihre Herkunft ist. Aber da war wirklich viel mehr bei Cena, also die waren wirklich komplett auf Cena ausgerichtet. Also das war ja alles in Geld getaucht. Das war ziemlich unglaublich. Und ich greife auch schon mal vorweg, beim zweiten Match, huiuiui, bei Stephanie war aber mal gar nichts los in der Halle. Das war etwas erschreckend, aber dazu kommen wir noch. Er hat auf jeden Fall deutlich weniger, als ich dachte, tatsächlich auch. Also das gab Pops für Stephanie, das kann man schon sagen. Aber das war jetzt nicht, dass da irgendwie die Hütte abgebrannt worden wäre, das stimmt. Ja, wurde auch hier in den Live-Bericht schon, ich glaube, unser Stefan hat den Live-Bericht gemacht. Genau, Stefan hat den Live-Bericht gemacht, hat er auch reingeschrieben, die Fans sind definitiv motiviert und machen ordentlich Stimmung, kann man hier sagen tatsächlich. Also Roman funktioniert immer noch großartig und zwar egal, wo wir im Globus oder auf dem Globus uns befinden. Und das fing so Standard- bis Feelgood-mäßig an. Man hat sich dann aus dem Ring so ein bisschen gebeult, dann hat Roman Reigns mit Rugby-Bällen und Cricket-Schlägern auf Heyman und auf Reed eingeworfen. Das war alles ganz süß, ne? Ein paar Waffen kamen zum Einsatz. Also, ich sag mal, ein Standard-Hardcore-Match oder ein Standard-Street-Fight-Match. Auch, sag ich mal, was in diese Richtung noch weiterging, dass Roman dann irgendwie mit dem Mikro die Fans doch aufforderte, ihn zu acknowledgen, wenn sie denn auch noch Tische haben wollen. Das haben sie dann auch gemacht. Also war alles soweit in Ordnung, bis dann nach 15 Minuten, sag ich mal, die eigentliche Match-Story losging, weil Bron Breakker out of the blue auftauchte. Das war ja auch mehr oder weniger klar, dass Bron Breakker hier irgendwie was machen würde. Der hat Reigns einen Spear verpasst. Wie es sich gehörte, kam dann auch kurze Zeit später Jay und Jimmy Uso dazu, um dann die zahlenmäßige Überlegenheit irgendwie wieder auszugleichen. Was heißt auszugleichen? Sie haben dann einen Vorteil gehabt letzten Endes. Heyman kannst du ja nicht mitzählen. Und dann gab es da eben so dieses Gebrawle, Toho Wabohu mäßig, wie sich das gehört. Der Move des Matches war letzten Endes diese Situation, dass Reigns dann langsam durch die Hilfe der Usos wieder in das Match fand. Ich glaube, Bronson, ich weiß nicht, was er genau mit ihm machen wollte, oder so ein Exploder-Suplex durch den in der Ringecke stehenden aufgestellten Tisch machen wollte. Keine Ahnung, Reigns konnte das kontern. Und Jay wollte Reigns helfen und den Spear gegen Bronson ansetzen. Bronson konnte aber dann nie zur Seite hüpfen und dann hat der Spear Reigns getroffen und dadurch ging auch der Tisch zugrunde. Das konnte daraufhin Bronson Reed ausnutzen, hat den Tsunami gezeigt. Ziemlich dicht war er, also Reed ist eher hochgesprungen, denn weit gesprungen. Hat aber gut funktioniert, der Tsunami ging dann durch und in der Tat, es gab den Three Count. Und Bronson Reed hat das Ding gewonnen. Ich fand es auch sehr cool, wie das Heyman und Reed im Vorfeld in diesem Hype-Interview auch gemacht haben. Es wurde gesagt, ja, immer dann, wenn Reigns auf Reed trifft, wird Roman down gehen. Also er wird fallen. Und das wurde wieder vorausgesagt, dass das auch hier passieren würde. Und auch wenn Reigns das letzte Match gewonnen hat, er musste dann ja letzten Endes dann ordentlich einstecken. Aber hier hat Reigns dann tatsächlich legit verloren. Und das finde ich was heißt legit? Ja, wir kennen ja die Vorgeschichte, war ja alles dann fies und so weiter und so fort. Aber Bronson Reed hat gegen Roman Reigns gewonnen. Und ich weiß noch, in der Preview habe ich gesagt, du musst Reigns hier eigentlich overgehen lassen, wenn du ihn Richtung Titel wieder booken willst. Offenbar geht man jetzt storyline-mäßig in eine ganz andere Richtung. Ich finde, Reed hat hier unglaublich Profil gewonnen. Hat man ja im Backstage-Segment dann auch gesehen. Wir praisen die beiden ja. Auch Bron Breakker hat das super gemacht und Heyman auch. Ich will mich da jetzt gar nicht so groß wiederholen. Und nach dem Match, Chris hat schon gesagt, da hat man ja so ein bisschen schon im Vorfeld angedeutet, dass es da so ein bisschen knistert im Gebälk zwischen Reigns und Jay oder Jay und Jimmy, weil Reigns so ein bisschen Jay zu seiner dunklen Seite ziehen möchte. Und jetzt waren quasi alle miteinander unzufrieden. Ich weiß nicht genau, ich konnte nicht hören, was sie im Ring gesagt haben. Sie haben sich zu dritt im Ring kurz unterhalten, also Roman eher Richtung Jay. Und ich konnte nicht ausmachen, was er gesagt hat. So nach dem Motto, lass mich doch, hättest mich alleine machen sollen, ich hatte es im Griff oder irgend so ein Satz, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann hat Reigns seine Ulla Falla genommen und ist einfach gegangen. Jimmy und Jay waren im Ring, Jay nölte auch rum, ist auch einfach gegangen und am Ende war Jimmy alleine im Ring und ist dann auch irgendwann gegangen. Also wir wissen ja, dass Reigns, zumindest ist es aktueller Stand, dass Reigns ins Wargames-Match gehen wird, mal wieder. Natürlich hast du jetzt so ein bisschen alle Booking-Optionen dir aufgehalten, dass Reigns gegen die Usos oder dass die Usos auch splitten, dass die Usos sich wieder finden, vielleicht, dass Sami Zayn so ein bisschen wieder da den Leim gibt, der alles kittet, wobei das haben wir bei SmackDown gesehen. Sammy hat es eigentlich mit der My Family Tree Geschichte jetzt wieder zu tun. Tama Tonga ist ja jetzt wieder da. Das heißt, das Solo Sikoa Stable ist jetzt eigentlich 5 Mann stark. Ne? Also Solo, Tama Tonga, Tonga Loa, hier JC, Matteo und den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Talaloa, den Obergroßen, hätte ich beinahe gesagt. So, das sind jetzt 5. Unterstellt, die beiden gehen jetzt gegen die Bloodline. Chris, dann haben wir ja ein Rematch eigentlich vom letzten Jahr. Also das kann es eigentlich vielleicht dann doch nicht sein. Oder vom vorletzten Jahr, ich weiß gar nicht. Nee, war letztes Jahr, glaube ich. Aber bleiben wir erstmal bei dem Match, dann können wir so ein bisschen in die Booking-Kristallkugel gucken. Ich fand's in Ordnung. Es war jetzt nicht mega geil. Reigns hat sich hier nicht wirklich tot gemacht. Bronson bleibt auf seinem Overachiever-Level. Ja, es war okay. Ja, vom Street Fight, es passt halt in die Ära der WWE seit, 2010 ungefähr. Hin und wieder wird's brutaler, hin und wieder weniger. Ich denke, Sami Zayn und Kevin Owens haben wohl bei der Elimination Chamber das meiste rausgeholt, was man, Punk und McIntyre, was man so in dieser Ära von WWE aus Brutalität holen kann. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mir hier auch nichts derartiges erwartet. Also so der eine Tisch, ein paar Stühle, ein paar Kendo-Sticks, Klassiker. Big ist natürlich der Sieg, den Bronson hier bekommen hat gegen Roman Reigns. Ich finde es auch gut, wie die Kommentatoren unterstrichen haben, dass er irgendwie erst der zweite Dude ist, der ihn in den letzten 5 Jahren besiegt hat. Und ich finde, das gibt natürlich dem Vision Stable eine sehr gute Dynamik. Auch am Profil hat er, wie du richtig gesagt hast, gewonnen. Und als Tag Team, die beiden haben da jetzt natürlich sowas wie einen Gleichstand erreicht, aber Bronson hat ordentlich aufgeholt durch diese Match-Serie gegen Roman Reigns tatsächlich. Also mir gefällt das sehr gut. Dennoch bleibt mir auch etwas vor den Augen, was du gesagt hast. Er bleibt ein Overachiever. Ich weiß nicht, möchte nichts irgendwie in den Mund legen, aber es klingt so für mich, als würde es halt bei ihm auch nicht jetzt direkt in den Main Event gehen oder trotz diesen Sieg, ja. Und das finde ich dann irgendwo schade, weil wenn du jetzt schon Roman Reigns hast, der so groß ist und du lässt ihn mal auch gewinnen oder lässt jemand anderes gegen ihn gewinnen, hätte ich nichts dagegen, wenn man bei Bronson vielleicht einfach mal so für eine Zeit lang, wie bei Jey Uso, einfach mal so den Trigger pullt, haben wir oftmals auch schon gefordert in diesem Podcast für gewisse Superstars. Ist halt blöd, dass die Weltschwergewichts-Championship bei seinem Anführer geparkt ist im Moment. Würde dann aber natürlich in deine anfängliche Diskussion passen, wenn man sagt, ja gut, vielleicht kommt da eine Split und Reed sagt, also ich habe Roman besiegt, etwas, was du nicht so oft hinbekommen hast und eigentlich will ich dieses Titelmatch. Ob das das Richtige ist, weiß ich nicht, aber ich finde es ganz cool, wie sich so ein bisschen die Storylines abschneiden. Und da kommen wir halt in diese Kristallkugel. Also sofern wir sagen, okay, Vision, es wird nicht nur angedeutet, sondern man will es auch durchziehen, gehen in eine eigene Storyline untereinander. Und Bloodline hat man ja auch sowas angedeutet. Ja, also die haben ja irgendwas gesagt im Ring. Roman hat gesagt, ja, ich liebe euch, aber ich möchte euch jetzt mal bis Weihnachten nicht sehen. Und was bei mir halt funktioniert, ist irgendwie so interne Bloodline-Dynamiken, ob sie sich jetzt lieb haben oder nicht. irgendwie funktioniert das bei mir, also hätte ich da schon Bock. Wie das dann zusammenpassen sollte für die Survivor Series, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass wir das jetzt erwarten können. Nicht umsonst hat man jetzt Sami Zayn wieder mit MFT involviert und ich denke schon, dass man dann dieses Match uns zeigen wird. Wie man das hinbekommt, weiß ich nicht. Ich persönlich würde mich hier natürlich wieder eine längerfristige Storyline wünschen, einfach weil das bei der Bloodline funktioniert, aber da ist wahrscheinlich der Terminkalender von Roman auch so ein Gegner, wie so oft es auch bei Dwayne The Rock Johnson war. Von daher finde ich das alles irgendwie nicht so übel. Also ich bin so intrigued und hätte tatsächlich auch nichts dagegen, wenn man einfach mal bei Bronson Reed probiert. Also für mich ist diese Rollins Championship eh so die Probieren-wir-es-mal-Championship. Bei Jey Uso zum Beispiel, meiner Meinung nach, ja, hat sich nichts verändert. Aber ich weiß nicht, ich hätte da schon Interesse, weil er macht einen super Job. Er hat irgendwie auch so einen Gimmick bekommen. Heyman an seiner Seite. Also irgendwie, weiß nicht, so Breaker hat man so jetzt ein bisschen geparkt. Der macht sein Ding, aber Bronson, ich sage nicht, dass er jetzt gerade stärker ist, aber formmäßig und bookingmäßig ist er gerade so richtig stark und ich hätte nichts dagegen oder würde mir sogar wünschen, dass man das irgendwie so auch ausnutzt und ihn nicht einfach dann wieder ins zweite Glied rücken lässt hinter Seth Rollins. Ja, vielleicht kann man diese Diskussion mit dem Main Event danach auch kombinieren, aber ich finde das hier nicht so schlecht. Weniger das Match, sternemäßig, keine Ahnung, werden wir das Spiel nächste Woche spielen, weiß ich nicht, für einen Street Fight, ja, 3,5. So. Ja, ich nicht ganz. 3, 3 1/4 gebe ich. Aber es geht hier eher um die zwei Stories, die sich vielleicht hier abschneiden voneinander. Und das könnte mir sogar gefallen langfristig. Ja, ich habe da auch gerade überlegt. Also ich bin ja sehr davon überzeugt, dass Rollins auf Sicht Face geht. Und dass, also davor graut es mir übrigens auch schon, und dass Reed und Breaker turn. Die Frage ist, wer dann derjenige welcher ist. Ob sie wirklich als Tag-Team erstmal alles durchflügen oder ob einer, sag ich mal, leicht in den Vorteil geht und so eine Art Anführer ist. Wenn das so ist, wird der Anführer sicherlich auf sich Breaker sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber du hast Bronson schon jetzt echt hochgeschossen, muss man sagen. Also ein Pinfall gegen Reigns zu holen, das ist Storyline-mäßig, also das ist was. Ja, das ist richtig, richtig groß. Und wir haben ja auch oft über Heyman gesprochen. Er ist Gold, aber er kann auch nicht jeden retten, den du an die Seite stellst. Er kann Cesaro ein Lied von singen oder Curtis Axel, haben wir oft genug drüber gesprochen. Aber bei Bronson Reed funktioniert es eben gerade. Ich finde es richtig gut. Also dieses eine Video da aus der Pre-Show, das würde ich euch da als Scharfrichter mal empfehlen. Guckt es euch mal an. Für mich ist das wirklich, das hat's rausgebracht. Das war jetzt auch kein, da muss man gesehen haben Video, da hat also war jetzt wieder Game Changer und was auch immer. Aber ich fand, es hat einfach sich wie etwas Selbstverständliches angefühlt. Und wenn sich etwas wie selbstverständlich anfühlt, dann muss es auch nicht als Video outstanding sein, sondern es fühlt sich einfach richtig an, es fühlt sich groß an und dann weißt du, du könntest solche und ähnliche Videos immer und immer wieder bringen, so wie damals ja auch mit Roman und Heyman, so Yes, My Tribal Chief und Wise Man, bla bla bla, das hat mir in Dauerschleife gehabt und ich fand, es war einfach richtig, also das konnten Chris und ich uns ja immer wieder angucken, hat man da mal ein neues Zitat gebracht, mal hat sich die Story ein bisschen geändert, aber eigentlich war es immer das Gleiche und es hat sich richtig angefühlt. Und ich finde hier mit Reed und Heyman fühlt sich's auch richtig an. Mal gucken, wie es mit Breaker und Heyman sich anfühlt. Also für mich ist Reed jetzt erstmal made, wofür auch immer. Er hat jetzt erstmal einen Puffer, von dem er Monate oder Wochen auf jeden Fall vielleicht auch Monate zehren kann. Aber ich hätte auch dazwischen grätschen. Ja, gerne. So, aber ich habe, vielleicht bin ich auch zu krass drauf, aber ein Sieg gegen Roman Reigns jetzt gerade ist schon insane. Also ich erinnere mich ja so, als Kevin Owens Cena besiegt hat, 2015. Und dann hat man, finde ich, nichts so wirklich was draus gemacht. Und ich finde, ich absolut, man wird mit Bronson da nichts machen, glaube ich. Und ich finde das so schade. Also eigentlich müsste man ihn jetzt so ein bisschen ins Titelgeschehen pushen. Weil, weiß ich tatsächlich nicht. Was bringt denn dann dieser Sieg, weißt du? Ja, also ich würde ihn jetzt nicht zwingend ins Titelgeschehen pushen. Ich würde dieses Titelgeschehen pushen, ein paar Wochen aufbauen, jetzt ein bisschen Spannung im Vision Stable weiter knistern lassen. Dann würde ich es dann zum Heel-Turn oder zum Face-Turn von Rollins kommen lassen. Und dann ist Reed automatisch Contender durch die Vorgeschichte. Also ich meine, das passiert dann von selbst. Ich würde ihn jetzt nicht auf Krampf irgendwie ein Titelmatch geben wollen. Das wäre too rushed für mich. Mhm. Weil ich finde, die Story mit Vision und Rollins, die schreibt sich doch jetzt von selbst. Also wir sind ja mittendrin eigentlich in dieser Story. Du siehst jetzt nicht so diese Knistereien, die zum Split führen. Ich meine, sie wahrzunehmen. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber unterstellt jetzt, man buckt es so, wie ich es meine, wie es sich für mich anfühlt. Dann hast du die Story für die nächsten Wochen und Monate. Und dann hast du den Follow-up für Reed auch. Ne? Also der buckt sich dann ja, wie gesagt, von selbst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende ein Titelwechsel steht. Ja, das ist gut eigentlich. Ja, hätte ich auch, also würde sich gut anfühlen, weil dann hast du wieder Heyman mit Titelgold. Keine Ahnung, ob du ihn Reed oder Breaker gibst. Eher jetzt Reed, weil der ist ja nur ganz weit. Also eigentlich ist Bronson jetzt da, wo wir Breaker vor ein paar Wochen gesehen hätten. Mhm. Ne, dass Breaker diesen Sieg gegen Roman holt. Und nur ist was ganz Merkwürdiges passiert, dass man ihm Bronson gegeben hat. Stichwort Overachiever, da kommen wir irgendwie von ihm nicht mehr weg. Ja, dann kannst du auch die ganzen 9 Yards gehen, finde ich. Ne, dann kannst du ihn auch in ein paar Wochen, was ich von mir aus beim Rumble oder so, kannst du ihm den Titel geben. Oder du führst den Split im Rumble aus. Kannst du ja auch machen, dass Reed Rollins dann eliminiert und dann knallt es. Aber was soll Rollins als Titelträger im Rumble-Match? Gut, das kannst du auch alles irgendwie hinbucken. Ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich finde, da passiert was gerade. Also da verpufft, glaube ich, nichts. Aber irgendwie, ich glaube nicht dran. Ich glaube dran. Jetzt bin ich mal optimistischer als du. Weil ich glaube, am Ende wird Breaker der eine sein und Reed wird einfach ins zweite Glied drücken. Also das ist so, ich befürchte das. Aber ich wünschte dann, es würde wahr werden, weil es irgendwie neu, frisch wäre. Ich würde es ja gern sehen. Ja, also ich muss dazu auch noch relativierend sagen, ob es jetzt Reed oder Breaker wird, weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Stand jetzt spricht ja viel für Reed. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ich glaube nicht, dass das verpufft, was hier mit Reed gemacht wird. Okay. Denn ich glaube, so einig sind wir uns vielleicht dann doch. Auf Sicht wird Reed wieder ins zweite Glied gehen. Das muss auch sein, weil er ist nicht der Typ, der eine Liga tragen kann. Also glaube ich. Vielleicht ja doch. Also weiß nicht, was Heyman mit ihm noch alles macht, weil im Moment überzeugt uns das ja total. Vielleicht trägt er sogar den Raw-Brand. Also ich kann ihn, zum Beispiel Reed mit Heyman, ist für mich einer, der auch auf Sicht diese Championship deutlich spannender gestalten wird als fast alle anderen. Ja, also vielleicht noch Dominik, der da ein bisschen Stimmung reinbringt, aber eben auch mit seinem Dominik-Faktor. Ansonsten wüsste ich nicht, wer außer Reed vielleicht danach oder damit oder nebenbei oder wie auch immer, Bron Breakker, fällt mir kein besserer Heavyweight-Champion ein bei Raw. Also beileibe nicht, nicht mal in der Nähe. Da stimme ich dir zu. Also das ist für mich der perfekte World Heavyweight Champion im Moment bei Raw. Und mit Heyman als Sprachrohr bringt das Stimmung für Wochen. Also, wie du intrigued, hast du ja so schön gesagt. Genau. Und ich habe auch überhaupt keinen Stress. Also, ich glaube, Bronson Reeds Karriere wird nicht so lange gehen wie die vom Breaker. Also, Reed ist ja jetzt schon am Knabbern, was seine Verletzung angeht. Also, sein Survivor Series Jump wird ihn Jahre gekostet haben, seiner Karriere, die du abziehen kannst früher. Und er sagt ja auch, er kann ja jetzt schon kaum schmerzfrei gehen. Dann pull den Trigger doch jetzt im nächsten halben Jahr oder Dreivierteljahr und dann pack ihn zurück ins Glied und lass ihn dann irgendwie mit Breaker oder was auch immer. Weil ich finde im Moment, wenn du beim Rumble Reed den Titel geben solltest von Rollins oder von mir aus auch schon bei der Series oder wie auch immer, das wäre, ich will den Run auch sehen tatsächlich mit Reed und Heyman. Also der Wechsel ist für mich gar nicht so wichtig. Der Title Run ist für mich interessant, weil ansonsten finde ich die Rollins Championship ja wie gesagt ziemlich langweilig. Da sind wir uns ja auch einig. Ja, mal gucken. Wie weit man geht und ob man geht. Also ich glaube nicht, dass es verpufft. Das wollte ich damit nur sagen. Das glaube ich nicht. Hoffentlich. Ja, also ihr habt gesehen, da ist Musik drin, was diese Vision-Geschichte angeht. Zumal sie, wie gesagt, ohne Rollins sehr, sehr gut funktionieren. Ja, dann haben wir gesagt, wir haben so ein bisschen Sorge um das Match um die Golden Ananas bei den Mädels. Stephanie Vaquer gegen Tiffany Stratton. Wir haben gedacht, na wenn, muss es entweder Opener werden oder das zweite Match vielleicht sogar. Ich glaube, so haben wir es gesagt. Und so kam es dann auch. Ich habe jetzt schon viel zu viel wieder geredet, damit Chris nicht irgendwie so wenig zu Wort kommt. Chris, würde ich dir jetzt einfach mal die nächsten Matches einfach mal geben, dass du sie, wenn du magst natürlich. Ne? Also ja, gerne, weil sonst, ich laber schon wieder viel zu viel und dann musst du auch mal jetzt hier irgendwie ein bisschen mehr Wording-Time bekommen. Wir können uns ja gerne auch abwechseln, also das ist gar kein Thema, ich höre dir ja gern zu. Aber ich finde es sehr spannend, das nächste Match, weil ich musste da eher an dich denken, an der Preview, dass dieses Match die Fans erobern müsste, hast du ja richtig gesagt. Und hat es für dich? Nein. Nee, für mich auch nicht. Gut, also sind wir uns einig. Es ging hier um die Women's Crown Jewel Championship. Stephanie Vaquer als Women's World Champion gegen Tiffany Stratton als Women's Champion. Ich muss sagen, ich war, vielleicht übertreibe ich, aber ich war ziemlich schockiert beim Entrance von Stephanie. Es war irgendwie, also ich habe da Höflichkeitsapplaus entnommen. Bei Tiffany war es ein bisschen besser. Und dann haben die Fans sich hingesetzt und haben es wie ein Theaterstück sich angesehen, ja. Und hin und wieder bei Spots dann gejubelt. Also schwierig. Das war technisch ein gutes Match. Also keine Frage, sie haben in 10 Minuten grundsätzlich ein paar schöne Dinger gezeigt, aber da war nie genug Zeit für mich, um da wirklich reinzukommen. Ich war zugegeben überrascht, als es dann vorbei war, relativ schnell nach 10 Minuten. Ganz kurz, warst du überrascht oder warst du auch sogar irgendwie froh oder hast du gehofft, es wird noch länger gehen? Ich war überrascht und war dann so, ja, ist eh gut, dass vorbei ist. Ja, aber genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte, oh, schon vorbei. Ja, danke, hätte auch nicht länger gehen müssen, tatsächlich. Es ist, ich weiß es nicht. Der Aufbau war einfach überhaupt nicht da, diese Crown Jewel Championship. Ich finde die einfach nur weird. Die Titel sind viel zu groß. Und ich glaube, dass wir irgendwann einfach mehr über diese Regentschaften sprechen müssen. Die von Tiffany, ich finde sie grundsätzlich eh schon längst drüber, aber ich wüsste nicht, wen ich den Titel gebe. Und bei Stephanie hat man es einfach so blöd gemacht, finde ich. Man, du gibst dir den Titel und dann eine dämliche Promo und ihre erste Gegnerin, da geht es um einen Titel, der größer ist als sie selbst. Es interessiert halt irgendwie niemanden, ja. Vielleicht auch ein schwieriger Spot, nachdem die Fans sich verausgabt haben bei diesem ersten Match. Aber ich tue mir auch schwer mit der Match-Analyse, weil grundsätzlich war da ja nichts Falsches dran und wer weiß, vielleicht hätte der Klickmoment, wäre er gekommen in 15-Minuten-Match oder 20. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran und das macht mir einerseits ein bisschen Sorge für Stephanie, um ehrlich zu sein, weil das war wirklich gar keine Reaktion beim Entrance. Also und für Tiffany, ja, man, das ist ein konsequent im Moment, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihre Regentschaft ist so unfassbar schwierig greifbar, aber trotzdem ist der Titel im Moment da, wo ich ihn auch, ich brauche ihn tatsächlich auch nicht woanders gerade. Deswegen, sternemäßig, eigentlich darf es nicht, also es ist eine Punktlandung auf 3 für mich. Mhm, ja. Aber nicht wirklich positiv. Also ich war hier, ja, ich war auch nicht enttäuscht. Ich war dann so, ja, okay, ist vorbei. Sie haben einfach die Gegebenheiten hier nicht gehabt. Also es ging halt um nichts. Ich glaube, das tut am meisten weh. Jeder hat gewusst, es geht um nichts. Und gefühlt haben auch die beiden irgendwie gewusst, es geht um nichts. Und dann die Promo danach, ich weiß nicht, warum man das unbedingt machen muss. Dann diese Promo-Zeit, hätte es dem Match geben können. Und Stephanie versucht es eh und ich weiß nicht, das ist für mich eine leere Promo mit diesem, ja, ich habe einen Traum gehabt und jetzt können wir gemeinsam meinen Traum leben und ihr seid der Grund. Ich bin vielleicht zu alt für das, für solche Sprüche. Die Fans fanden es ganz gut, ne? Ja, die waren so, hey, toll. Da gab es mehr Applaus als beim Entrance. Als beim Entrance, ja. Triple H, ja, nett, dass er da vorbeischaut. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mit dieser Paarung nichts anfangen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es war das, was ich befürchtet habe, dass es sein wird tatsächlich. Also wir haben ja gesagt, die müssen die Fans erobern. Sie brauchen dafür mindestens eine Viertelstunde und sie brauchen ein Megamatch sozusagen. Sie müssen da wirklich hart ran. Und ich weiß nicht, ob sie nicht mehr zeigen durften. Ja, offensichtlich nicht. 10 Minuten sind eben 10 Minuten. Aber es fühlte sich auch nicht so an, als ob sie da jetzt die totale Leidenschaft erwischt hätten. Ja. Die haben ihr Ding gemacht. Das war in Ordnung. Ja, drei Sterne ist ein gutes Match. Ja, ab 3 Sternen fängt ein gutes Match an. Und es war ein gutes Match. Es war nicht mehr, nicht weniger. Für 10 Minuten hat man da was Ordentliches rausgeholt. Aber ich hätte es auch echt nicht länger gebraucht. Und wenn es nach 8 Minuten fertig gewesen wäre, hätte es mich ehrlich gesagt auch nicht gestört, muss ich sagen. Also das war komisch. Dass es bei der Entrance von Stephanie jetzt nicht so die großen Pops gab. Ich glaube, die Australier oder so, oder manche WWE-Fans kennen ihr Team vielleicht noch gar nicht so richtig, weil sie ja so oft noch gar nicht da war. Und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt vielleicht gesundheitlich eine von beiden angeschlagen war, dass man da mit Halbgas oder mit angezogener Handbremse zu Werke gegangen ist. Keine Ahnung. Ja. Aber es war das, was ich befürchtet hatte. Und was man aber sehen kann, dass sie beide eben Superstar-Appeal haben. Das hat man bei ihr wieder gesehen, finde ich. Das hat man auch bei Tiffany wieder gesehen. Und aber es wirkte so uninspiriert, was sie da machen sollten. Und das ist, wie gesagt, schade, weil dieses Match, dann war es wieder auch okay, weil wenn du sie nicht zünden lässt, dann musst du es eben relativ kurz halten, hat man auch gemacht. Dann kannst du aber auch die Frage stellen, wozu überhaupt auf die Card packen. Das kannst du dann auch wieder lassen. Und dann ist es für mich echt eine verschenkte Paarung. Es ist eine verschenkte Paarung, weil dieses Match könnte WrestleMania Headline an einem Tag, wenn du beide gut entsprechend bookst. Vom Overness-Faktor, jetzt mal Australien rausgenommen, in Amerika ist Stephanie Vaquer unglaublich over, Tiffany ist auch over. Und wenn du beide gut bookst und eine gute Story hast, kannst du die Tag 1 abschließen lassen. So, und jetzt hast du es mal einfach so rausgeknallt in einem 10-Minuten-Raw, ja, vielleicht Main-Event, will ich mal sagen, wenn es überhaupt dafür reicht. Schade, schade, schade, schade. Hunter hat dann Stephanie ganz viel geknuddelt, gleich 2-mal, und hat dann sich auch mal wieder blicken lassen. Und jetzt haben wir gab es diesen schönen Ring eigentlich letztes Jahr auch schon, oder gab es da nur diesen Titel? Ich weiß es gar nicht so genau. Also ist Cody, der hat ihn ja mitgebracht bei seiner Entrance. Ach so, ja, gut, perfekt. Also dann gab es sie offenbar. Ich persönlich erinnere mich nicht an sie. Ich auch nicht, aber wer erinnert sich schon an solche Matches? Insofern unnötig. Aber weißt du, ich würde dir am liebsten, Chris, das nächste Match auch geben lassen, weil du bist ja der die Matches von Cena und Styles immer sehr, sehr gefeiert hatte. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, was du zu diesem Match tatsächlich sagst. Deswegen würde ich dir auch da gerne das Match geben wollen. Sehr gern. Ich bin auch gespannt. Hier bin ich tatsächlich sehr gespannt auf deine Sternebewertung. Das nächste Match war das, wo wahrscheinlich auch auf was alle meisten gewartet haben, auch in der Halle. John Cena gegen AJ Styles, Mr. TNA gegen Mr. WWE, nettes Promo-Video. Wir haben in der Preview gesagt, so ein Match braucht grundsätzlich mal keinen Aufbau, es trägt sich von der Abschiedstour. Und die Halle war echt in Gelb getaucht von seinem neuesten T-Shirt. Und dann gab es eben die Ankündigungen. AJ hat auch eine spezielle bekommen, wohl auch nicht, das hat er wohl auch nicht erwartet. Hat sich Cena was einfallen lassen. Und dann ging es auch los und ich war sehr, sehr gespannt. Und die, ja, was soll ich sagen, die ersten so 10 Minuten war es eigentlich so das Klassische, wo ich gesagt hätte, ja gut, sie machen eigentlich grundsätzlich das, was sie damals beim Rumble gemacht haben. Sie wollen auch dieses Mal nicht aus dem Ring. Haben sie, glaube ich, auch komplett durchgezogen wieder. Ja, ich glaube, sie waren nicht ein einziges Mal außerhalb des Ringes. Und dann begann schon die ersten Finisher und natürlich beim ersten AA hat man müde gelächelt, ging natürlich nicht durch und dann, muss ich sagen, haben sie plötzlich losgefeuert und ich muss auch zugeben, ich hatte meinen berühmten Klickeffekt. Es ging dann ordentlich ab. Ich weiß nicht, ob ich die alle überhaupt reinkriege, aber Skull Crushing Finale, Accolade von Rusev, Sister Abigail, der DDT von Orton, RKO, Walls of Jericho. Der Punt-Kick hätte kommen sollen. Ich glaube auch, dass AJ ein paar von TNA-Superstars ausgepackt hat, ein paar Finisher bzw. Signatures. Wahrscheinlich vergesse ich eh ein paar, aber es gab... Switch in Music von AJ, die hat übrigens sehr gut auch ausgeschaut. Und dann hat AJ noch ein 450 ausgepackt. Chokeslam vom Taker. Chokeslam, ein Reverse Tombstone von AJ und dann natürlich der Tombstone AA für den Sieg von John Cena nach gut 27 Minuten. Was soll ich sagen? Ich war extrem unterhalten. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe nach so 15 Minuten, 20 einfach nur noch so gelächelt, gelacht und mir gedacht, okay, weil welches als nächstes? Ich fand es gut, wie die Fans so komplett steil gegangen sind bei manchen. Die Gesichtszüge von Cena bei Orton waren witzig. AJ hat so ein bisschen nochmal Feuer bekommen, irgendwie in sich, in sein Gimmick, in sein Charakter. Es war irgendwie so einfach ein Fest von den beiden. Ich habe mich da echt so reinfallen lassen. Auch ich bin mir zu 99,9% sicher, dass Dave Meltzer hier 5 Sterne geben wird. Ich bin selbst überlegen, ob ich die 5 zücke. Ich bin super nah dran. Weil ich überlege, ich habe bei Cena und Cody 5 gegeben, weil mir das wirklich irgendwie, es hat mich überrascht. Deswegen. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe hier, nachdem Cena mit Logan Paul, Sammy und Cody eben so eine gute Strähne hatte, habe ich mir schon erwartet, dass sie vielleicht mal was Eigenes auspacken. Grundsätzlich bin ich eigentlich nicht mal so ein Fan von so Finisher Festival. Aber ich weiß nicht, mit Cenas Abschiedstour und wie er die Matches macht und wie die Fans da steil gehen, auch die Kommentatoren fand ich gar nicht so schlecht, hat das irgendwie wieder Spaß gemacht. Das hat mich an den SummerSlam erinnert. Deswegen, ich kratze ganz knapp an 5. Aber ich weiß nicht, ob ich dann nicht so das SummerSlam-Match ein bisschen abwerte dadurch. Aber ich glaube, ich gebe 5, weil es hat mir enorm Spaß gemacht. Ich habe mich so ein bisschen auch von beiden und von meiner Kindheit verabschiedet, weil beide jetzt weg, spätestens 26 beide weg sind. Das wissen wir jetzt auch bei AJ. Und die haben echt alles ausgepackt und es hatte auch so, vor allem bei AJ, all die Moves haben so schön auch funktioniert. Also das war bei ihm wieder astrein, auch sein Selling ist großartig. Und ich weiß aber auch, dass ich jetzt wirklich nicht sofort ein weiteres AJ Styles Match brauche. Aber das hier, für was es war, war es wirklich wieder tipptopp. Für mich definitiv Match of the Night. Und ich glaube, ich gebe 5 Sterne. Wie ging es dir mit dem Match? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Also vom Unterhaltungsfaktor war es für mich ohne Frage Match of the Night. Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Es war auch wichtig, dass Styles der Gegner war. Der hat hier wirklich viel zusammengehalten in diesem Match. Also er hat es zusammengehalten, sagen wir es mal so. So habe ich es wahrgenommen. Und ich fand's tatsächlich, also es war extrem unterhaltsam. Das war genau dieser Effekt, den die Leute dann natürlich auch, worauf man spekuliert, dass man bei den ganzen Chris und anderen WWE-Fans da also diesen Nostalgiefaktor, den Schmunzelfaktor, den ich genieße es Faktor, dass man den bedient. Und das war auch genau richtig, finde ich. Es war absolut richtig, denn hätten sie versucht, ihre Match-Serie von damals zu wiederholen und zu toppen, wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr schwer geworden, weil, und das haben wir in diesem Match, finde ich, auch oft gesehen, Cena war ziemlich hölzern in manchen Moves. Also der wirkte nicht so geschmeidig wie gegen Sami Zayn und gegen Cody Rhodes und auch gegen Logan Paul. Also hier wirkte er für mich ein bisschen hölzern. Umso wichtiger war, dass der Gegner AJ Styles war. Großartig fand ich, dass AJ Styles bei seiner Ansage TNA und den Bullet Club erwähnt hatte. Fand ich mega cool. Gab sogar lautstarke TNA-Chants in der Halle. Das ist auch cool, dass beim WWE-Pay-Per-View TNA-Chants dann kam. Also ich bin nicht annähernd bei 5 Sternen tatsächlich. Nicht annähernd, weil das Match in erster Linie eben von diesem Nostalgiefaktor lebte und von der Frage, na, welchen Finisher zeigen sie uns denn jetzt? Und ich weiß noch, dass ich während des Matches dachte, Mensch, gut, dass Cena den Chokeslam gebracht hat und nicht den Tombstone. Wer weiß, wie der wohl ausgehen würde heute. Und dann hat er den Tombstone ja doch noch gebracht und der ist ja Gott sei Dank sehr gut ausgegangen. Der RKO war hölzern als Holz. Also ich dachte, Cena bricht sich das Steißbein beim RKO. Das macht ja Randy immer richtig geil. Er schnappt sich dann quasi den Kopf des Gegners, nimmt ihn auf seine Schulter und dann landet Randy ja immer elegant auf seinem Rücken. Cena landete gefühlt auf seinem Hintern so ein Stück weit, wo ich dachte, oh, bitte, bitte, Cena, habt ihr nicht dein Steißbein dabei jetzt gerade verloren? Und wie er dann auch noch wie er beim DDT dann versucht, Ortens Gesichtsausdruck nachzumachen. Dann, was hast du denn? Ist Cena jetzt ein Karpfen oder was? Also, das sah irgendwie ganz merkwürdig aus. Aber das hat das Ganze natürlich auch extrem putzig gemacht. Und deswegen habe ich es auch genau wie du sehr genossen und wollte mal gucken, na, was bringt ihr uns denn jetzt? Und es war auch wirklich gut, dass Styles das Ding nachher zusammengehalten hat. In der Finish-Phase war Cena auch dann wieder im Spiel. Aber vorher war Styles extrem wichtig, fand ich, um das Match zusammenzuhalten. Für das, was es war, war es großartig. Sie haben nicht die Match-Serie, wie gesagt, als Wrestling-Match wiederholt von 1. Das wäre, wie gesagt, auch schwer, sehr, sehr, sehr schwer möglich gewesen. Sie haben so ein bisschen sich selbst parodiert. Sie haben so ein bisschen andere Worker mit Hommagen bedacht und haben so ein bisschen mit der Crowd gespielt. Und es hat total gut funktioniert. Wenn ich Sterne geben würde, würde ich sagen roundabout 4, bin ich dabei. Also 4, doch, allein wegen des Unterhaltungsfaktors muss man hier die 4 schenken, denke ich mal, schon geben. Aber bei 5 bin ich, wie gesagt, nicht annähernd. Ich verstehe aber, warum Chris über die 5 nachgedacht hat und sie ja letzten Endes auch gegeben hat. Meltzer sehe ich hier nicht bei 5 tatsächlich. Meltzer, boah, was würde ich ihm geben? Na, Meltzer 4, 4 ein Viertel vielleicht, 4,5, 4 ein Viertel. Mal gucken, bin mal gespannt. Wenn er auch 5 gibt, dann ja, dann hat Chris es gewusst und ich erkenne es an. Aber nee, war cool. Ah, ich sehe gerade, Styles hat den Angel Wings von Christopher Daniels gezeigt und Deadeye von Adam Page hat er auch gezeigt, auch wenn er nicht genannt wurde. Genau, war sehr sehr cool. Sister Abigail fand ich sehr geil von Cena auch, wie er da so gegrinst hat und dann noch das Küsschen. Aber der Sister Abigail, da hat ja Styles voll mit dem Gesicht auf die Matte geknallt. Also den hat Cena ja mal intensiv delivered. Da hat ja auch so, huiuiui, der gute Styles, hoffentlich kommt er damit klar. Dafür ist, glaube ich, der 450 voll auf John gekracht. Ja. Da war die Landung nicht so geil. Aber meine Güte, das sind Nuancen. Ich glaube, rückblickend hätte man das Match auch nicht besser aufziehen können. Das war schon stark. War schon schön. Gut, Chris. Ich finde irgendwie es unterhaltsamer als das von Rumble damals. Ja, also unterhaltsamer, glaube ich, so eins der unterhaltsamsten Matches überhaupt. Also dieses Finisher-Clown fast klappt ja immer. Mhm. Und wenn es dann noch ein paar mehr sind, auch eben das mit Bray Wyatt war gut, auch Rusev, ne? Also dass er den Accolade geklaut hat. Das sind schon so süße Sachen, ja? Auch die Walls auf Jericho, da werden jetzt natürlich auch wieder viele irgendwas reininterpretieren, von wegen, oh, kommt da nicht nochmal. Also ich sage, wenn es nach Jericho geht, der ist morgen wieder bei WWE, hätte ich fast gesagt. Also so wie der sich wie Sauerbier ins Spiel bringt, das was sein WWE Comeback angeht. Ja. Schönes Ding. Also für uns beide auf jeden Fall Match of the Night. So, und das nächste Match finde ich sehr interessant tatsächlich. Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Also Rhea Ripley und Io Sky gegen die Kabuki Warriors. Ich sag's mal gleich so. Rhea Ripley wirkte random as hell in diesem Match, fand ich. Also eigentlich hätte man denken können, dass wir in Japan sind. Und sie die Japaner da irgendwie overbringt. Rhea wirkte, finde ich, in jeder Hinsicht wie das belanglose Face von nebenan. Also, boah, fand ich schwierig. Bin mal gespannt, was Chris dazu gleich sagt. 20 Minuten, es war alles in Ordnung. Es war mir teilweise auch zu lang, ehrlich gesagt. Hätte auch kürzer sein können. Aber wenn man da genau hinguckt, Mann, haben die Mädels, die drei Japanerinnen, intensiv gearbeitet. Meine Güte. Das hat man teilweise so, wenn man in der Halle war, vielleicht gar nicht so mitbekommen oder auch am Fernsehgerät, an den Empfangsgeräten vielleicht gar nicht so mitbekommen. Meine Güte, die stiff gearbeitet und haben die auch eingesteckt. Also ich glaube, der eine Tritt, der ging ja bei Asuka voll auf den Kopf. Für mich MVP des Matches tatsächlich Kairi Sane. Danach Io Sky, danach Asuka, danach Rhea Ripley. Match, ja, nicht spektakulär oder nicht so spektakulär. Es war auch spektakulär, aber nicht so spektakulär. Dafür unglaublich intensiv. Und ich hätte es auch nicht gedacht, aber es kam mir so vor, die Fans haben es ein bisschen dahingehen lassen. Das tat mir richtig, richtig leid. Also da waren einige Dead Spots drin, was die Crowd Reactions anging in diesem Match. Und tat denen nicht so gut, allen vier nicht, weil sie wirklich, wie gesagt, jetzt zum dritten Mal sehr, sehr hart gearbeitet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Meltzer dieses Match richtig gut gefunden hat, weil es eben verdammt stiff war. Ich kann mir vorstellen, dass er hier 4 Sterne sogar geben könnte. Ich würde 3,5 geben, weil, ja, 3,5, 3,75, irgendwie so. Ich würde auch mit 4 nicht streiten, aber es hatte für mich einfach, also die Fans haben es stellenweise im Stich gelassen. Und das, obwohl Rhea drin war. Ich war auch von Rheas Crowd-Reaktion, am Chris nicht schon gesagt, wirklich enttäuscht teilweise. Und weiß ich nicht, das tat mir leid. Dass das Geknuddel am Ende mit Rhea und Io, die scheinen sich ja echt zu mögen. Props, wie gesagt, an die Kabuki Warriors. Fand ich mega, was die rausgeholt haben. Insbesondere Kairi war wieder mega stark. Und ja, das waren meine Sense zu dem Match. Umso gespannter bin ich auf Chris. Also die erste Enttäuschung für mich war auf jeden Fall in der Entrance von Rhea. Ich habe mir da einfach wahrscheinlich zu viel erwartet, keine Ahnung. Oder die Fans haben sich einfach zu sehr verausgabt nach dem Cena-Styles-Match. Das kann auch sein, dass sie dann schon etwas so müde waren. Was ich cool finde immer ist, wenn man belohnt wird fürs Wochenshows schauen. Und ich finde es cool, dass man auch quasi Asuka dann gegen Ende auch rausgehalten hat. Weil das war ja immer auch so das, was man erzählt hat, dass sie eigentlich nur für sich selbst da ist und Kairi meistens im Stich lässt, beziehungsweise herumkommandiert und dies und das. Ich gebe dir recht, Kairi war wirklich großartig. Also ich finde diesen Insane Elbow auch wirklich toll, wie sie den macht. Also manche haben so einen Move, den zeigen viele Superstars, aber manche zeigen ihn echt speziell. Zum Beispiel so ein Splash, den ich finde, Bronson zeigt ihn wirklich nochmal spezieller. Nicht umsonst, es ist ein filmischer Kairi Sane, der Insane Elbow. Oder auch, finde ich, der Moonsault von Io ist auch irgendwie nochmal ganz besonders. Auf der anderen Seite ist das so für mich ein Match, da wo ich mir unglaublich schwer tue mit einer Bewertung, weil wir uns, wie gesagt, in einer Ära befinden, wo das Match sehr oft zu sehen ist in dieser Situation und man da irgendwie mehr braucht. Also es war gut geworkt, es war eine tolle Abstimmung. Ich sah nicht so, es gab gar keine Botches, das sind wirklich großartige Wrestlerinnen drin. Aber mir hat da irgendwie ein bisschen was gefehlt, keine Ahnung, vielleicht war ich auch ein bisschen so nach Cena und Styles, egal ob man jetzt in der Halle ist oder vor zu Hause auf der Couch, vielleicht ist es dann einfach schwierig, da auch so die Konzentration und auch die Lust irgendwie weiter aufrecht zu erhalten. Also vielleicht steht das Match allein für sich, wenn man sich's mal anschaut, deutlich besser da, weil es war grundsätzlich mal ein tolles Tag-Team-Match. Und was Rhea angeht, ja, sie ist für mich irgendwie so eindeutig einer der Stars der Women's Division und ich verstehe auch warum und ich will sie eigentlich auch oft sehen in Matches, weil sie so wirklich großartig ist. Aber sie hat so oft in ihrer Karriere Phasen für mich, wo sie so auch komplett random daherkommt und das war auch so eine Phase. Die drei haben irgendwie so eine Geschichte unter sich gehabt und für mich war es am Ende einfach zu wenig, auch in den vorigen Wochen, um mir so die Daseinsberechtigung von ihr zu erklären, so logisch, ja. Ich weiß nicht, warum es dieses Match hat geben müssen. Das war mir alles einfach zu wenig und damit muss ich auch selbst dann zurechtkommen. Ich bleibe aber auch bei mir, sternemäßig so 3,5. Ich glaube sogar, dass es ein 4-Sterne-Match war, wenn es allein für sich steht. Müsste ich mir mal anschauen, aber ich bleibe halt bei 3,5, weil ich war nie drin. Ich war nie drin und als es dann zu Ende war, war ich dann auch so, ja, ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Also, ja. Muss ich halt offen und ehrlich sagen. Was die Zukunft bedeuten könnte, ich würde mir wünschen, dass die Kabuki Warriors mal jetzt regelmäßig vielleicht auch gut gebuckt werden und vielleicht auch Tag Team Champions werden. Dafür sind sie im Moment zusammen einfach auch gut, weil da kommt sehr viel vom Gimmick und von den Emotionen und der Leidenschaft. Da hätte ich kein Problem, weil alleine, glaube ich, sind sie aufgeschmissen. Und für Io und Rhea, schwierig im Moment. Vielleicht direkt irgendwie in ein Match mit Stephanie, I don't know. Aber Rhea, ich habe so das Gefühl, wir werden jetzt wieder so Wochen und Monate von ihr bekommen, wo sie für uns eher ein bisschen langweilig wirken wird. Aber ich kann mich... Nee, das befürchte ich aber auch. Also, Rhea ist jetzt wieder in ihrer Random-Face-Phase, hätte ich beinahe gesagt. Und natürlich, wir kennen überhaupt keinen Worker irgendwie privat. Aber ich glaube, Rhea ist privat und muss ein super netter Kerl sein, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Weil ich glaube, so in dieser Phase, wenn wir sie als Face sehen, ich glaube, so ist sie tatsächlich auch als Mensch. Also, das ist natürlich so ein dusseliges Gesülze, weiß ich auch. Ja, also ich muss mich vielleicht wieder dafür entschuldigen. Aber die wirkt irgendwie total nett und das mit Io wirkt auch so, dass die sich auch privat ganz gut verstehen. Aber das gibt natürlich bookingmäßig wenig her, muss man ganz deutlich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die Story mit den Kabuki Warriors und Io jetzt wirklich schon auserzählt ist. Weil im Match selber hatte Kairi ein, zwei Mal so Momente, wo sie so gestruggelt hat, wo sie emotional hin und her gerissen war und jetzt gerade das nicht so gut fand, dass sie da irgendwas gegen Io machen musste. Weiß auch nicht, ob das Thema vielleicht noch nicht so ganz durch ist. Komisch auch, dass Asuka da irgendwann noch so wie so ein Fremdkörper wirkt. Aber wo Asuka eben wirklich stark ist, ist im Tag Team mit Kairi Sane. Das fand ich damals großartig. Immer, wenn Kairi, ist häufig diese bescheuerte Bezeichnung, mit ihrem überdimensional großen Cocktail-Sonnenschirm da reinkommt und Asuka durch die Gegend hüpft, fühlt sich das richtig an mit den Kabuki Warriors, mit den beiden. Und gerne hätte ich die auf Tag Team Gold wieder. Total gerne. Ich hätte auch total gerne einen Singles-Run von Kairi Sane irgendwann mal, weil die einfach so unter Wert rausgegangen ist im Main-Roster. Ob wir das noch bekommen werden, ich weiß es nicht. Aber ich finde die so gut seit Jahren jetzt, finde ich sie schon so gut. Io ist ja durch die Decke gegangen. Also Io ist ja auch so ein bisschen die knuddeligere von beiden. Also Kairi ist eher so die, keine Ahnung, die ein bisschen dunklere, ein bisschen tougher auch rüberkommende. Also da steckt eigentlich ein bisschen mehr drin, aber Io ist die knuddeligere, so vom Gimmick. Also jetzt habe ich mir viel zu viel Mist erzählt, tut mir leid. Aber ich glaube, dass da noch was drin steckt. Und wer sich neu erfinden muss, mal wieder wird Rhea sein, weil mit diesem Gimmick ist das eher low. Das reißt Chris und mich nicht vom Hocker. Und ich weiß nicht, ob es die WWE-Fans wirklich vom Hocker reißt. Gut, die sind ja mittlerweile so gut erzogen, die reißt alles vom Hocker, was sie vom Hocker reißen soll, habe ich das Gefühl. Aber was die Nuancen dann Richtung Super-Main-Event angeht, da sind wir im Moment, glaube ich, bei anderen. Also da sind tatsächlich wohl eher Tiffany, Stephanie und Roxanne da die erste Geige derzeit. Und da muss man ja eher schauen, ob Rhea mit Io auf Tag Team Gold geht. Und da sind die Teams dann ja auch mittlerweile relativ hochfrequentiert. Wenn du jetzt die Kabuki Warriors nimmst, wenn du Io und Stephanie nimmst, ja, Lotte und Alexa haben ja, meine ich, das Titelgold im Moment gerade, wenn ich nicht völlig daneben bin. Also, da ist ja ein bisschen was. Mal gucken, ob man die Tag-Team-Division stärken will. Wäre ein bisschen Perlen vor die Säue, aber ja, ist dann, wie es ist. Wir lassen uns überraschen. Chris und ich fanden das Match als solches wirklich gut, aber es hatte eben kein Big-Time-Feeling. Not at all. Main Event, Stichwort kein Big-Time-Feeling, not at all. Das war bei mir tatsächlich so. Ich habe dann, als die Damen fertig waren, dachte ich, alles klar. Jetzt kommt erstmal wieder eine Pause. Die Pausen waren pervers diesmal. Ich habe es leider live geguckt und das mache ich so schnell nicht wieder. Also, boah, Chris hat es genau richtig gemacht. Der kam ein bisschen später und hat dann gespult. Wir waren dann beide zeitgleich fertig mit dem Pay-Per-View. Das war nicht zu ertragen. Und dann dachte ich eben, super, jetzt kommt eine Pause, dann kommen ewig lange Entrances. Da gehe ich doch erstmal duschen. Und dann habe ich mich geduscht und dachte, so, können wir noch ein bisschen länger entspannt weiter duschen. War so schön, das hat sich so schön warm angefühlt unter der Dusche. Dann bleibe ich noch ein bisschen länger. Und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich bestimmt hoffentlich schon 5 Minuten vom Match verpasst. Und als ich endlich wieder in den Fernseher geguckt habe, ging das Match gerade erst los. Da dachte ich, meine Güte, hätte noch ein bisschen länger duschen können eigentlich. Denn jetzt kamen ja noch 30 Minuten Match. Und es war eigentlich das Match, das man erwarten durfte. Das Niveau war wirklich war hoch. Das war auch klar, dass wir hier auf hohem Niveau spielen. Aber verdammt viele Pausen. Für mich viel zu viele Pausen in diesem Match. Dass Rollins mal rausgeht und da rumturnt, dass er die Uhr nimmt und dann wieder weglegt. Das war natürlich mit der Uhr ein wichtiger Storyline-Faktor, klar. Aber zu viele Pausen. Die Manöver waren gut, wurden auch im Laufe der Zeit immer spektakulärer. Ja, der Super Crossroads vom obersten Seil und was wir da alles gesehen haben. Zwei große Kickouts jeweils von Cody und von Rollins, die aus einer Finisher-Kombo ausgekickt sind. War alles gut. Und ich glaube, Cody ist aus allem ausgekickt, mehrfach. Also da waren wir auf Hulk Hogan-Level und auf John Cena-Level teilweise wieder, was die Kickouts anging. Aber auf dem Level ist er ja im Moment. Und eigentlich hätte Cody das Match ja auch, dachten wir, wieder mal gewinnen müssen. Denn Cody ist unantastbar eigentlich. Und deswegen wäre vielleicht dann gerade doch, der Gedanke kam mir im Match dann auch, vielleicht ein Sieg von Rollins dann doch irgendwas, womit man gerade nicht rechnet und was Cody vielleicht sogar braucht. Dass er so ein bisschen wieder, ja, ein bisschen Profil bekommt und nicht nur der aalglatte Superheld ist, der alles gewinnt, so nach dem Motto. Und man hat es dann mit der Uhr ja auch gut gemacht. Es gab einen Ref-Bump. Cody wollte den 100. Crossroads ansetzen. Da konnte Rollins mit der Uhr zuschlagen an seiner Faust. Cody kippte um, wie vom Blitz getroffen. Das konnte Rollins ausnutzen und hat dann nachher diesen Superstomp gezeigt, der eigentlich, wenn man ihn sich anguckt, eigentlich gar nichts gebracht hat, aber war eben der Superstomp. Und dann hat Cody tatsächlich verloren, dieses Match. Und zwar, wie Rollins gesagt hat, ohne dass die Vision-Leute eingreifen mussten. Mich würde erstmal interessieren, Chris, wie du das Match fandest. Was wird man sternemäßig geben? Ich bin mir sicher, Meltzer wird hier 4,5 geben. Man muss hier wohl 4 geben, weil es einfach richtig gut war. Hm. Aber mich hat es trotzdem extrem gelangweilt. Ja, ich muss auch bei 4 sein. Also die beiden, was ich ihnen lassen muss, sie harmonieren sehr, sehr gut. Das haben sie, glaube ich, auch immer. All diese Matches kann man sich natürlich anschauen. Aber ich bin schon zu tief drinnen irgendwie, wo ich wirklich einfach zu viel auch schon der beiden gesehen habe. Von daher war ich aber trotzdem, habe mich bemüht, da reinzuschauen und die Konzentration zu halten. Und sie haben tatsächlich auch gewisse Sachen ausgepackt, die ziemlich krass waren. Also der Coast-to-Coast-Headbutt, der sah schon ziemlich krass aus. Also der war heavy. Der war auch ziemlich neu, ne? Also das war was Neues, in der Tat. Dann der Super Crossroads, auch sehr, sehr stiff, wie der genommen wird von beiden. Der Rest ist natürlich so usual stuff. Seth hat sich ziemlich verausgabt mit so Storytelling. Also man hat das wirklich aufgenommen, habe ich am Anfang gesagt, mit der Rolex und dass er mit den Fans spielt und dass er ja halt alle Matches gegen Cody verloren hat. Darauf hat man angespielt und als er am Anfang noch gestruggelt hat mit der Uhr, hat er es dann letztendlich dann durchgezogen. Und das Match gewonnen. Für mich der richtige Ausgang. Cody kannst du hier verlieren lassen, weil du hast kein Titelmatch. Und so stärkst du halt Rollins und auch so ein bisschen das Stable, ohne dass Cody zu viel Schaden nimmt, weil es war ja quasi ein unfairer Sieg. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, einfach durch mit Cody Rhodes. Ich denke mal, er ist ein guter Wrestler. Er ist, wie gesagt, da, wo er auch wahrscheinlich hingehört. ich würde mir da ein paar Abwechslungen wünschen in Zukunft. Keine Ahnung, wie man mit ihm weitermacht, um ehrlich zu sein. Welche Rolle er bei der Survivor Series spielt. Das ist tatsächlich bei Seth im Moment spannender. Er wird unglaublich gut gepusht im Moment, gewinnt sehr große Matches und irgendwo auch zu Recht. Und ich glaube auch langfristig, dass er eine insane Karriere hinter sich hat. Also das möchte ich irgendwie nicht, auch dass es unterm Tisch fällt. Jetzt bleibt die spannende Frage natürlich, wie das mit dem Vision Stable weitergeht. Da haben wir eh schon ein paar Szenarien aufgezeichnet. Zum Main Event selbst, ich glaube, passenderweise in unserer Gruppe hat das jemand gesagt, ich weiß nicht wer, aber es fühlt sich einfach nicht big an. Und da hätte ich dann eher mit Styles und Cena im Main Event etwas gebraucht. So, was für mich eher wieder so die Geschichte wie mit Drew McIntyre. Ich bin einfach irgendwie durch mit diesen Paarungen und auch da tatsächlich mit der Dynamik und Harmonie, die sie ja tatsächlich haben, weil es einfach so oft schon gesehen wurde. Es ist auserzählt für mich. Deswegen trotzdem Chapeau, Hut ab für ein gutes Match und auch für eine Matchgeschichte, die die Storyline der vergangenen Woche noch mit hineingenommen hat. Deswegen, das ist vollkommen in Ordnung. Finde ich auch gut, finde ich auch positiv. Aber 30 Minuten, bin dann auch schon froh, dass ich das hinter mir gebracht habe. Und ja, ich hoffe irgendwie auf ein paar Twists ein bisschen. So ist die WWE Championship einfach zu krass gepachtet. Also das ist ja heavy. Also dass der mit einer Rolex ausgenockt werden muss und dann ein Stomp und dann ein Super Stomp. Ich war überrascht, dass er nicht nochmal ausgekickt hat, Cody. Deswegen. Ich warte mal ab, wie es weitergeht. Ich befürchte, Cody wird halt weiterhin bis zum Mania Champion bleiben. Und da ist es tatsächlich so unglaublich. Es klingt für mich, die Seth Rollins-Situation für mich deutlich spannend. Ja, wegen seines Stables, ne? Ja, genau. Mhm. Weil eigentlich ist Rollins ja auch, also Reed hat einen großen Sieg gekriegt und Rollins auch. Die haben beide nochmal einen neuen Schub gekriegt in ihrer Booking-Geschichte. Der Schub von Cody, ja gut, der war ganz oben. Was soll da noch geschubt werden? Der ist ja on top sozusagen. Und das bricht ihm auch keinen Zacken aus der Krone, wie du jetzt, finde ich, richtig gesagt hast. Ne? Da müssen wir auch, glaube ich, nicht groß jetzt Probleme herbeireden, wo keine sind. Das wird Cody jetzt nicht groß wehtun. So glauben wir zumindest. Muss man natürlich abwarten. Ja, also mal schauen, was da passiert. Also Rollins hat nach dem Match auch keine Face-Tendenzen angedeutet. Also er war immer noch der Kotzbrocken, der er vorher war. Ja, also ja, wie fühlt es sich an? Es fühlt sich super an. Das können Leute wie ihr gar nicht nachvollziehen. Und ja, wenn man was erreichen will, dann kann man das auch erreichen. Zumindest wenn man so ist wie ich. Und es war also schon typisches Heel-Gedröhne. Aber eben ein hart erarbeiteter Heel, der sich's da rausgeholt hat. Mal sehen. Eine Sache haben wir noch gar nicht gesagt, wollte ich unbedingt noch nachtragen, weil wir gerade missglückte Moves angesprochen haben. Also ich hoffe, dass sich Tiffany Stratton nicht die Rippen gebrochen hat, denn beim Finisher von Stephanie Vaquer sind die Knie, also ich war überrascht, dass sie den Finisher angesetzt hat, denn Tiffany war sehr weit weg vom Seil tatsächlich, von der Ringecke. Und Stephanie hat den Finisher rausgehauen, ihren Corkscrew Moonsault. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei der Landung sind ihre Knie voll auf Tiffanys Brustkorb geknallt, aber volle Möhre. Der Ref war auch sofort da. Ich habe noch nichts gehört, aber es sollte mich sehr wundern, wenn da nichts schiefgegangen ist. Für mich war das also der Schmerzblick des Wochenendes. Und ja, auch gute Asuka hat einen krassen Move genommen von Io, glaube ich. Das war so auf den Kopf, ne? Genau, ja. Das war auch so. Puiuiuiui. Aber der Finisher von Stephanie, der sah schon sehr krass. Vielleicht war das sogar ein. Vielleicht hätte sie sogar auskicken sollen und das Match hätte länger gehen sollen. Wer weiß? Also. Ah, in der Tat. Weiß man nicht. Du kannst recht haben. Vielleicht hat sie da irgendwie geknackt oder so und dann hat sie lieber. Die war auch relativ schnell dann weg. Ja, stimmt. Aber sie hat sich selbst rausgerollt, meine ich. Ne? Also das hat sie noch selbst hingekriegt. Muss man mal sehen. Also sah nicht so toll aus tatsächlich. Dachte ich auch, war nicht so gut. Ja, was bleibt? Es war eine Show, die wrestlerisch völlig in Ordnung war. Ich fand sie tatsächlich aber leider doch langweilig, muss ich gestehen. Also das Cena-Match jetzt mal rausgenommen, war es Ja, weiß nicht, Chris. Tatsächlich, obwohl es gut war, war es für mich eine der schwächeren Shows der letzten Monate. Es ist super spannend. Sie waren wrestlingmäßig, ich würde sogar sagen, eine sehr gute Show. Wir haben, glaube ich, mit dem schwächsten Match eine 3-Sterne-Bewertung abgegeben. Und das nur, weil es halt so 10 Minuten ging. Ja, und wir mehr von Stephanie und Tiffany erwarten. Aber ich bin bei dir, ich bin auch eher so, ich war die meiste Zeit eher gelangweilt. Das ist sehr komisch im Moment, so, weil, ja, Wrestlepalooza fand ich wrestlerisch schwächer, aber irgendwie unterhaltsamer. Ja. Und davor war ich generell viel überzeugt. Also, SummerSlam war generell gut. Der Pay-Per-View danach, keine Ahnung, wie der hieß. Ich bin mehr, da war ein Pay-Per-View noch, der sehr gut war. Aber hier, ich weiß nicht, es war zu viel um nix, nutzlos. Die zwei Crown Jewel Championship Matches waren nutzlos und ja, die Damen-Matches haben wir eh schon besprochen, deswegen. Also wrestlerisch kann man sich anschauen, aber muss auch sagen, ohne Spulen ist das eine schwierige Show tatsächlich. Ja, war's, kann ich bestätigen. Ich habe ja nicht gespult und ich fand's nicht so schön. Ich fand's echt nicht so schön. Ich weiß nicht, Chris, abrunden können wir vielleicht nochmal 2, 3 Pin-or-Kick-Out-Fragen vielleicht machen. Wir haben ja doch, einige User haben ja auch gleich fleißig nochmal im neuen Podcast schon die alten wiederholt, glaube ich, die sie davor gemacht haben. Vielleicht können wir schon mal 1, 2 abarbeiten und es bleibt dabei, die wir jetzt nicht machen, bitte nochmal schreiben zur nächsten Ausgabe. Denn wir sollten Chris auch heute vielleicht nicht so viele machen, denn beim nächsten Mal haben wir ja nur die Raw-Ausgabe, die wir verwursten können. Ergo brauchen wir noch ein bisschen Pin-or-Kick-Out-Futter nach. Also schreibt fleißig in die Kommis neue Pin-or-Kick-Out-Fragen. Ich glaube, 2, 3 reichen heute, Chris, vielleicht. Perfekt. Ja, ich werde Chris Pieper nur grüßen. Der hat nämlich ein paar mehr und die können wir dann nächstes Mal aufnehmen. Genial. Und auch weitere Grüße an Meister Proper, Tim K. Hat keine geschrieben. Kurz, Tim Kopf hat auch keine geschrieben. Da, Norox. Pin oder Kickout? Hättet ihr Lust auf WWE gegen AEW? Also derzeit Kickout. Das fühlt sich irgendwie komisch an, muss ich sagen. Da muss irgendein Klickmoment muss da kommen, glaube ich. Dann kann es mich kriegen. Aber derzeit fühle ich es irgendwie so gar nicht. Ich mache Pin, langfristig würde ich das gern sehen. Mhm. Aber ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass wir sogar nicht mal so krasse Traummatches bekommen würden. Wenn man sich das so vorstellt. Weil die Main Champions von AEW, wenn du die jetzt gegen die Main Champions von WWE stellst, also Hangman Page gegen Cody Rhodes, reißt mich jetzt nicht. Oh Gott, nee. Also. Ja, also. Aber ich muss gestehen, auch Hangman gegen Rollins wird mich auch nicht vom Hocker reißen. Nein, deswegen. Obwohl das gute Matches werden, ne? Also, trotzdem. Deswegen, ich glaube einfach, dass schon zu viel auch gesehen wurde. Weil, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber was ist mit, keine Ahnung, Ambrose, der endlich gegen Schlag mich tot wen. Ja, am besten gegen Rollins. Schönen Dank auch, ja. Ja, gut, alle würden sagen, ja, endlich Shield, Triple Threat, sie sind wieder alle in einer möglichen Company. Ja. Weißt du, ich bin auch bei Kickout. Also ich glaube, das ist einfach. Wir machen uns da, glaube ich, zu etwas vor. Ich glaube nicht, dass da großartige Traummatches rauskommen. Also ich glaube, man kann da richtig geile Traummatches machen, ne? Also das denke ich schon. Aber diese Champion gegen Champion-Dinger, das finde ich eh immer schwierig, muss ich sagen. Aber ich glaube so, dass da schon richtig geile Sachen möglich wären. Also dafür ist WWE auch wrestlerisch zu stark. Aber irgendwie, auch wenn man sich anguckt, wie die beiden Companies gerade so policymäßig unterwegs sind, das ist, es will bei mir sich nicht richtig anfühlen im Moment. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es sich irgendwann richtig anfühlen könnte, wie du schon sagtest, ne, on the long run. Aber derzeit irgendwie, boah, der Gedanke reißt mich jetzt nicht vom Hocker tatsächlich. Nee, tatsächlich im Moment nicht, aber ja, ist auch ein spannendes Thema, ob das irgendwann Ich glaube sogar, irgendwann wird das stattfinden. Ja, das glaube ich. Irgendwie fühlt sich das danach an, dass die Weichen in die Richtung derzeit stehen, ne? Ja. Dafür ist einfach, glaube ich, zu viel Cash drin für alle. Und ich glaube, dann werden sie sagen, ja, weißt was? Wir können die Milliardäre werden. Ja, und vor allen Dingen ist Danielson, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Solange Danielson bei AEW irgendwie in Control ist, und er ist ja sehr, sehr relevant in Control, er spricht auch immer sehr moderat, finde ich, was WWE angeht. So, ja, irgendwie wirkt das so, als ob die uns was Böses wollen, aber wir können doch einfach mal reden oder so. Also Danielson ist so ein Brückenbauer, hätte ich fast gesagt, glaube ich. Ja, er könnte so ein wichtiger Faktor werden, definitiv. Dann habe ich tatsächlich noch eine von John Wick, und zwar Ilya Dragunov sollte endlich zurückkehren und einen Titelrun bekommen. Ja, Pin, aber Titelrun musst du ja auch erstmal aufbauen, ne? Also jetzt nicht gleich ins Titelgeschehen, oder? Ja, also ich glaube, Sebastian Brandt hat eine ganz coole Idee, glaube ich, gebracht, dass er sich vielleicht Breaker und Bronson Reed anschließt und sie quasi Seth raushauen. Das wär geil. Ja, ja. Oder? Also, da hätte ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie der Verletzungsstand von Dragunov ist, aber ich kommt drauf an, welcher Titel auch. Also müsste man schauen, aber ich bin sowieso einer der besten Wrestler der Welt, noch immer. Da habe ich mega Bock, aber puh, das ist mal weit weg, befürchte ich. Ich hab irgendwie Angst, dass er mit IC oder US-Championship versauern würde, tatsächlich. Also eher schon Heavyweight-Championship wäre gut. Ich glaube nicht, dass er jemals... So glaube ich auch nicht. Glaube ich eben auch nicht. Aber ich habe Angst, dass er bei IC wirklich 0815 dahin geht. Also, dass sie ihn bookingmäßig verhungern lassen, habe ich ja, irgendwie das Gefühl. Ich sehe ihn eher so wie Nakamura. Ja, weil sie ihm keine Story geben. Das ist, wäre ganz fürchterlich. Ja, cool. Ja, das war's von den Fragen. Und nächste Woche werden wir die von Chris Pieper aufnehmen und halt die vielleicht neu dazukommen. Ich habe noch was Cooles. Grüße gehen raus an Amon Vargas. Chris, ich stell's mal bei uns... In den Dings habe ich dir einen Link reingestellt, wenn du raufkickst. Er hat unsere Freundin gespottet. Erkennst du sie? So, Moment. Aber Chris. Oh, das steht dir sehr gut, guten Dakota. Dakota Kai wurde von Amon Vargas fotografiert, wie sie quasi ihre Jeansweste entblößt, und darunter ist ein schwarzes T-Shirt, wo drauf steht I'm a Chris Girl. Also Dakota hört offenbar unseren Podcast, und wir haben ja gesagt, die Mädels gehen steil bei Chris, und nun haben wir hier statt I'm a Paul Heyman Girl haben wir jetzt I'm a Chris Girl, und Dakota ist die Erste, die sich offen zu Chris bekennt. Ich meine, Chris, das ist nun nicht der schlechteste Start, oder? Also das sind natürlich Zutaten, aus denen schöne Träume entstehen. Ja, also das steht dir sehr gut. Also das gefällt mir. Ich werde mir das direkt hier abspeichern. Ja, und sie ist noch mal hübscher geworden, glaube ich, seit sie das Shirt hat. Ne? Man wusste jetzt nicht für möglich gehalten, dass sie noch hübscher werden kann. Ja, dieses Damage Control Bitchige hat sie da wieder. Das finden wir beide ja sowieso so großartig. Und man kann sie nicht wieder zurückkommen. Es wäre so schön. Aber nein, dafür ist sie wohl zu verletzungsanfällig. Aber sind wir eigentlich die Einzigen, die denken, dass Dakota Kai so großartig war? Also offenbar ja. Irgendwie scheinen wir die Einzigen zu sein. Der Aufschrei war nicht so groß tatsächlich wie noch bei R-Truth zum Beispiel. Ja, aber man muss doch erkennen, wie gut die ist. Na egal, wir sind da. Vielleicht sind wir da auch nicht mehr objektiv. Wir sind da zu sehr durch die Fanboy Grille. Nee, Brille, nicht Grille. Grille. I'm a Dakota Kai Boy. Ich mache so ein T-Shirt, I'm a Dakota Kai Boy. Oder Bailey Dakota Kai. Ja, egal. Aber damit sind wir jetzt bei der Stoff, aus dem die Träume sind, wie Chris schon gesagt hat. Und da wollen wir euch dann auch entlassen und weiter eure Träume selbst träumen lassen. Alte Taube, Chris, wir haben wieder 90 Minuten geschafft. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir wollten es kurz und knackig machen. Und na, 90 Minuten ist ja auch ordentlich. Deswegen, wir wissen nicht genau, wann der Podcast kommt. Stand jetzt könnte es sein, dass er sogar erst Montag kommt. Das ist noch nicht so richtig geklärt. Wir sind noch in Absprechungen mit der Seitenleitung. Aber wie gesagt, aufgenommen habe ich ja gesagt, haben wir ihn am Samstag. Und wann er kommt, ist ja egal. Er wird, wenn er kommt, dann kommt er schon. Und bis dahin wird ja auch nichts passieren. Ne? Oh Gott, oh doch, ja, Raw. Wenn am Montag, dann muss am Montag vor 14 Uhr kommen, weil dann kommt ja um 14 Uhr Raw. Ach, wir schauen einfach mal. Der nächste Wochenrückblick kommt bestimmt. Und rausschmeißen tun wir euch mit dem Stoff, aus dem die Träume sind, mit Chris. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Review Spaß gemacht. Wir werden auch schauen, dass wir kein Spoiler-Thumbnail benutzen, falls es noch zu früh ist für euch. Wir sind ja sehr, sehr früh dran. Und dann bin ich sehr gespannt, was die Leute zu Crown Jewel empfunden haben, wie sie die Titel empfinden, ob sie sich die Titel als Replikatitel kaufen werden. All das ist so interessant und ich werde mir jetzt weiterhin das Dakota-Bild ansehen, in Ruhe und brav lächeln. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis bald. Wo du es gerade gesagt hast, was mag so ein Replika-Belt kosten? Der muss ja noch mal teurer sein als die anderen Dinger. Hör mir auch. Aber es wird Leute geben, die das kaufen. Ja, klar, aus Prinzip. Ja, Sammler kauft. Ne? Also du musst sie alle haben. Wenn du damit erstmal angefangen hast, ich glaube, das ist gerade echt so ein Fass ohne Boden werden, dann musst du den ganzen Schrott kaufen. Oder dich als Macho-Man verkleiden und immer da irgendwie in die erste Reihe dich stellen. Also, meine Güte, die müssen ja gar kein Leben haben. Also, ganz ehrlich, da mal nach Australien zu jetten und dann mit einem Macho-Man-Kostüm da rumklabüsteln. Alter, allein schon für diese Show bist du doch mal 6.000-7.000 Euro los. Also, geht ja gar nicht anders. Ne? Ja. Meine Fresse. Ja, in diesem Sinne, wir haben kein Geld ausgegeben, bis auf das WWE Network und haben uns dann die Freude bereitet, die Show zu gucken und damit zu sprechen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, mal reinhören. Wir freuen uns immer, von euch auch etwas dann zu lesen in den Kommis. Ich liebe dieses Wort Kommis. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, wenn das Ding online geht. Wir nehmen auf die nächste Show, wenn alles glatt geht. Oh, mein lieber Chris, wir müssen vielleicht nächste Woche am Mittwoch vielleicht schon aufnehmen, weil am Donnerstag bin ich den ganzen Tag unterwegs tatsächlich. Das müssen wir nochmal in Klausur treten, wann es zeitlich bei dir passt. Und das wäre es von meiner Seite aus. Chris hat sich ja schon verabschiedet, ich mach's jetzt auch. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.